Herr, du bist da, wenn niemand hier mit mir geht. Du bist mir nah, wenn keiner mich hier versteht. Herr, du bist da, in Freude und auch im Leid. Du bist mir nah, für immer und alle Zeit. Du wirst mich leiten, mich begleiten, sagst mir manch freundliches Wort. Dein tiefer Friede, deine Liebe jagen die Schatten weit fort. Herr, du bist da, du bist wie ein Freund zu mir. Du bist mir nah, für immer gehöre ich dir. Geist macht es mir ganz klar, du bist mir nah, ich nehme dein Wort für wahr. Du willst mich leiten, mich begleiten, sagst mir mein freundliches Wort. Dein tiefer Friede, deine Liebe jagen die Schatten weit fort.